Sonett 21 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 21 von Lilith, alter Sagen Teufelin, die Kinder würgte, und von Astaroth, der junge Männer ihrer Mannheit tot zu Tausenden hinbrachten auf den Knien, von Omphale, der schlauen Lydierin, die Weibertracht Alkmenens Sohn gebot, und Salome, Herodis Sinnennot, zu dir geht eines Blutes Brücke hin. Zwar träumte mir, ich säh dich knien zu Füßen des Menschensohns und seine Füße küssen, dass dir geschehe, so wie du geglaubt. Doch früg dich wer, was dir zumeist gebräche, vielleicht, dass deine schmale Lippe spräche auf einer Schüssel des Propheten Haupt. Ende von Sonett 21.